Herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Diesmal spreche ich mit dem Marketingmanager von Kasee, Dirk Remmeke. Ich hatte euch ja im letzten Jahr dazu aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Und ich kann jetzt diese mit Hilfe von Dirk hier ausführlich beantworten. Hallo Dirk. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, dass es geklappt hat und dass du dir Zeit genommen hast natürlich. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Das wollen wir hoffen, denn die ganzen Fragen sollen natürlich auch so ausführlich wie möglich beantwortet werden, sodass wir einmal, ja, den kompletten Rundumschlag haben, was bei euch auf dem Herzen ist und was, ja, Kasee dann auch euch dazu erzählen kann zu den ganzen Prozessen, und so kommen wir dann ja im Laufe dieses Videos. Ein paar Antworten findet ihr übrigens auch schon im FAQ, was auf der Kasee-Seite verlinkt ist. Das bekommt ihr auch nochmal in der Beschreibung zum Anklicken. Ja, Dirk, dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Die bezieht sich aufs letzte Geschäftsjahr. Wie zufrieden ist man denn mit dem Jahr 2014 gewesen? Ja, super. Das Jahr war toll. Ich meine, es hätte noch besser sein können, wenn es mit Attack on Titan geklappt hätte, aber da steckten wir ja nicht drin und das wird ja dann in diesem Jahr kommen. Jetzt mal im Vergleich zum Jahr 2013, hat sich da eher ein positiver Verlauf oder vielleicht sogar so ein negativer entwickelt? Nee, deutlich, deutlich positiv. Deutlich also positiver. Der Anime-Markt in Deutschland ist, und ich denke, das ist auch im Manga-Buchmarkt so, steigend. Tendenz steigend. Gleichzeitig damit ist ja auch die Konkurrenz immer mehr dabei, in diesen Markt zu drängen. Also wenn man jetzt mal schaut, KSM, Filmkonfekt, das sind alles Publisher, die jetzt mehr auf Anime geben. Das ist richtig, ja. Da ist dann auch die Konkurrenz mittlerweile größer geworden. Wo man vorher ja alleiniger Publisher schon fast war, hat sich da jetzt schon ganz schön was angedrängelt. Ist das positiv oder negativ zu sehen? Ist das eher ein Problem oder ist das was, wo man sagt, wir nehmen den Kampf auf nach dem Motto und das ist positiver Druck oder positive Konkurrenz? Naja, das ist ja in zunächst mal ist es ein Anzeichen dafür, dass es dem Anime als Genre glänzend geht, wenn eben auch andere Publisher der Meinung sind, dass sie sich jetzt in diesem Feld tummeln müssen oder wollen. Ja, aber wir sehen das sportlich. Wir sind ja auch früher schon mit anderen Publishern im Wettstreit gewesen und mal gibt es mehr von uns, mal sind es weniger, aber der Markt ist groß und bunt. Das ist auch, was ich mich so ein bisschen frage. Der Markt ist groß und bunt, aber es gibt mittlerweile echt sehr, sehr viele Lizenzen, dass man schon fast den Überblick so ein bisschen verliert. Das war vor, ja, ich sag mal, vom Gefühl her vor 2 Jahren noch anders, finde ich persönlich. Also ja, das kann sein, ja. Also da hat sich schon was getan. Kommt einiges hier rüber, was ja auch sehr gut ist. Ja, aber der erfreuliche Effekt ist, dass, obwohl es ja mehr Releases auch von uns gibt, sich trotzdem diese Titel alle gleich gut verkaufen. Mhm. Man sollte ja meinen, dass wenn es eine Schwemme von Produkten gibt, dass sich die Kaufkraft der Leute auf eben diese dann mehr Produkte aufteilt und im Prinzip alle Produkte drunter leiden. Aber das haben wir in 2014 nicht feststellen können. Im Gegenteil, unsere Titel laufen wirklich, wirklich gut. Wann seid ihr denn eigentlich genau angefangen und was war euer erster Titel? Wir haben 2001 angefangen. Das war damals noch unter einem anderen Namen. Da hieß unser Label noch nicht Kasee, sondern Anime Video. Da haben wir noch mit dem Carlsen Verlag zusammengearbeitet. Die ersten Sachen, die wir gemacht haben, das waren 3x3 Augen, Lodos, Legend of Cristania und Utena. Aber die haben wir damals noch auf VHS-Kassette veröffentlicht und mit Untertiteln, eben Originalfassung und Untertiteln. Der erste richtig große Titel, den wir gemacht haben, das war dann auch gleich ein Ghibli. Das waren die letzten Glühwürmchen. Den haben wir dann auch in einer synchronisierten Fassung rausgebracht. Ist das so, dass man sagt, wenn wir schon eine Lizenz haben, dann müssen wir den Titel oder dann bringen wir den auch in der deutschen Synchronfassung raus? Oder hat man vielleicht auch schon mal überlegt, dass man sagt, wir machen das jetzt nur im O-Ton mit Untertiteln auf Blu-ray oder DVD, also als Produkt rausbringen? In der Regel gehen wir natürlich davon aus, dass ein Titel synchronisiert sein muss, damit er auf dem deutschen Markt erfolgreich ist. Hin und wieder kommt es vor, dass wir aus verschiedenen Gründen nur eine nur eine Untertitelfassung anbieten können. Wenn es ja, Lizenzprobleme gibt oder ich erinnere mich da an den Fall von Haruhi Suzumiya, die zweite Staffel, Ja, genau. wo es eben sehr schwierig war, eine Staffel auf den Markt zu bringen, in der 8 Episoden irgendwie fast identisch sind. Und wir ja schon vorher mitbekommen haben, dass diese Staffel auch bei den Fans nicht unumstritten war. Und ja, wir uns dann dazu entschlossen haben, aus ja, Komplettheitsgründen diese Staffel zu bringen, aber sie dann nicht mehr zu synchronisieren. Der Film war dann ja wieder synchronisiert. Der Film war dann wieder synchronisiert. Das war auch Genau. eine eigenständige Geschichte, die, ja. Und der ist auch gut gelaufen. Ja. Wie hat sich denn der Anime-Markt im Vergleich zu damals, also so circa 2005, 2006, verändert, so wirtschaftlich gesehen? Na, der Anime-Markt ist, wie wahrscheinlich jeder andere Markt auch, ein Auf und Ab. Als das mit den Animes losging in Deutschland, ging's nur hoch. Da war alles noch neu und alles war frisch und Dragon Ball war da und Sailor Moon war da und es war im Fernsehen und die Leute waren ganz heiß auf diese Bilder aus Japan. Und nein, das hat dann so 2005, 2006 fing es dann an zu stagnieren und ging dann eigentlich auch eine Zeit lang abwärts. Das war dann die Zeit, wo es verschiedene Publisher gab, die eben ausgestiegen sind aus dem Markt. Was weiß ich. Wer war das denn? Tokyo Pop, Panini, genau. Tokyo Pop, genau. Ja. Aber seitdem hat sich der Markt wieder gefangen. Im Moment geht's nach oben. Und wie du sagst, es gibt jetzt haufenweise neue Publisher, die ebenfalls japanische Animationen entdeckt haben und ja, sich in dem Markt tummeln. Jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch und in welche Bereiche sind diese eingeteilt? Ach, das ist wahrscheinlich viel, viel langweiliger, als sich der Anime- oder Manga-Fan vorstellt. Wir sind 28 Leute, und bei uns gibt es alle Bereiche oder Abteilungen, wie es sie in allen mittelständischen Unternehmen gibt. Es gibt eine Geschäftsführung, es gibt eine Buchhaltung, es gibt einen Vertrieb, der eben den Verkauf mit Mediamarkt, Saturn und den Comicläden organisiert. Wir haben einen Außendienst, wir haben also Vertreter, die übers Land fahren und ja, die verschiedenen Verkaufsstellen aufsuchen, um ihnen zu erzählen, was für tolle neue Titel wir haben. Wir haben natürlich die Redaktionen, sowohl die Manga-Redaktion als auch die Anime-Redaktion. Dann haben wir eine Produktionsabteilung, in der unsere Grafik erstellt wird, also die Cover-Grafik der DVDs, aber eben auch die Mangas. Und natürlich alle Werbemittel, die wir so herstellen, von, keine Ahnung, unseren kostenlosen Leseproben Manga, bis hin zu den Messestanddekorationen, die wir halt anfertigen müssen, wenn wir auf Messen fahren. Dann haben wir eine Technikabteilung, die sich um die Menüs und die Untertitel kümmert, eine Qualitätskontrolle, die Synchronisation und die DVDs. Ja, sich vornimmt und auf Herz und Nieren prüft. Dann, ja, das war die Produktion. Was haben wir noch? Wir haben natürlich Marketing, das bin ich. Wir haben eine Presseabteilung, die sich um den Kontakt zu den Medien kümmert. Dann haben wir eine New Media Abteilung, die Anime On Demand betreut, unseren Video On Demand Channel und dann natürlich noch eine IT-Position. Ja. Mhm. Das müsste es alles gewesen sein. Aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auf unserer Homepage, da gibt es irgendwie eine Rubrik über uns, wo die Porträts von und Positionen von allen Mitarbeitern, die es bei uns gibt, aufgelistet sind. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Beschreibung, wenn ihr dazu Näheres wissen möchtet. Beschäftigen sich viele von euch denn auch leidenschaftlich mit dem Thema oder ist das einfach generell nur ein Job? Leidenschaftlich. Also ich glaube, für die meisten, die bei uns arbeiten, ist Manga und Anime sozusagen ein Acquired Taste. Es gibt also bei uns wenige Leute, die tatsächlich aus dem Manga- oder Anime-Fan-Bereich kamen und die dann hier angefangen haben zu arbeiten. Aber dem Zauber von Manga und Anime kann sich hier eigentlich niemand entziehen. Wir haben auf der Animagic im letzten Jahr so eine kleine Videokampagne gestartet unter dem Namen Wir lieben Anime bzw. Wir lieben Manga und haben in 26 Filme waren es, kurze Trailer, einzelne Meinungen von Kase-Mitarbeitern geäußert. Und da haben dann eben jeden hier gefragt, was findet ihr an Mangas und Animes toll? Und die haben dann jeweils ein Statement dazu abgegeben und das haben wir in diesen Filmen bebildert. Auf jeden Fall eine coole Sache und wird natürlich auch verlinkt. Ganz persönlich, was ist so dein Lieblingstitel in den letzten Monaten, Jahren gewesen? Also mein Lieblingsanime ist immer noch Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Mhm. Und Paranoia Agent. Von Paranoia Agent, wo du es gerade ansprichst, ist ja auch eine Komplettbox mal angekündigt worden auf Blu-ray. Die lässt ja auch schon etwas auf sich warten. Was hat es denn damit auf sich? Die wird in diesem Jahr tatsächlich auch kommen, ja. Alles klar, dann dürfen wir uns darauf schon mal freuen. Ja. Von welchen der bereits lizenzierten Titel sind denn die Erwartungen am höchsten in diesem Jahr? Von den neuen, Tokyo Ghoul natürlich und immer noch Attack on Titan. Mhm. Ja, also für Tokyo Ghoul hatten wir gerade auf der Leipziger Buchmesse eine Vorverkaufsaktion und ja, die ist extrem gut gelaufen. Wir hätten es uns gewünscht, dass wir den Titel dann eben schon fertig gehabt hätten und dann hätten wir ihn da gerne auf der Messe verkauft, aber das war nicht möglich und darum haben wir uns dazu entschlossen, eine Vorbestellaktion zu machen. Mhm. Kauf hier, bezahl hier, krieg einen Tokyo Ghoul Kaffee umsonst dazu und dann schicken wir dir die DVD oder Blu-ray bei Erscheinen zu und das haben eine ganze Menge Leute gemacht, ja. Ja, das ist doch schön zu hören. Aber unter den Backlist-Titeln sind natürlich die Klassiker Sailor Moon und One Piece auch nach wie vor Dauerbrenner und Dauerseller. Wie läuft denn eigentlich der Prozess ab, von der Lizenz bis hin zur fertigen Blu-ray und DVD und wie lange dauert er circa? Das ist ja eine Frage, da kann man ja alleine einen Podcast draus machen. Tatsächlich hab ich das sogar gemacht. Irgendwie 2011 habe ich mit Christoph Lamprecht von Nippon Art zusammen bei Otaku Times den Weg einer Anime-Lizenzierung skizziert. Das hat irgendwie eine Stunde gedauert und da haben wir das ganze Thema rauf und runter besprochen. Also wer sich dafür interessiert, sollte sich... muss ich vielleicht mal Werbung für eine Konkurrenz von dir machen, sollte sich das vielleicht anhören. Aber ganz knapp kann ich hier antworten. Der Prozess bei so einer Lizenzierung ist von Titel zu Titel eigentlich ziemlich unterschiedlich, weil die Lizenzgeber sind unterschiedlich, die haben unterschiedliche Arbeitsweisen, die Lizenzverhandlungen laufen unterschiedlich lange, manchmal geht es ganz schnell, manchmal zieht es sich über Monate oder sogar Jahre. Sailor Moon zum Beispiel, da haben wir 8 Jahre verhandelt, Und bei anderen Lizenzverhandlungen, da werden wir gefragt, ob wir das machen möchten, und haben, keine Ahnung, 3 Monate später den Vertrag unterschrieben. Okay. Ja, und wenn das passiert ist, dann heißt das aber auch noch nicht, dass es schnell gehen muss, weil dann warten wir auf das Material aus Japan, aus dem wir dann eben die Synchronfassung machen. Und das kann auch von Lizenzgeber zu Lizenzgeber unterschiedlich schnell oder langsam gehen. Mhm. Wenn wir dann das Material haben und angefangen haben, irgendwie die Covers zu gestalten und die Synchro zu machen, dann muss alles, was wir machen, die Labels der DVD, die Covergestaltung selbst, die Booklets, alles, was wir an Extras machen, das muss dann nach Japan geschickt werden, damit die sich das angucken und genehmigen. Und auch da gibt es dann Lizenzgeber, bei denen ist der Prozess sehr, sehr ausführlich, und da dauert es dann entsprechend lange, bis wir dann da eine Antwort kriegen. Und da sind dann unter Umständen auch mehrere Änderungsläufe nötig. Mhm. Und darum kann man nicht sagen, es dauert von, sagen wir mal, Vertragsunterzeichnung bis zum fertigen Produkt durchschnittlich 6 Monate oder so. Das ist wirklich von Serie zu Serie unterschiedlich. Genau, den Podcast habe ich auch gehört von Otaku Times. Der ist übrigens auch wirklich sehr interessant geworden, sehr gut geworden. Den packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Und da könnt ihr euch dann auf jeden Fall durchklicken. Da wird auch noch einiges mehr dazu kommen im Zuge dieses Interviews. Wie lange dauert denn die Übersetzung eines Mangas so ungefähr? Kann man das denn pauschal sagen? Ja, das ist leichter zu sagen. Also so eine Übersetzung von so einem Manga dauert im Schnitt 2 Wochen. Das ist aber auch von dem Übersetzer abhängig und von dem Übersetzungsaufwand, den so ein Band hat. Es gibt ja Mangas, die haben viel Text und andere haben eher weniger Text. Aber spätestens innerhalb eines Monats sollte so eine Manga-Übersetzung zu schaffen sein. Ja, und dann gibt es auch beim Manga noch den sich anschließenden Korrektur- und Produktionsprozess. Der Manga muss, also wenn die Übersetzung da ist, dann muss der Manga gelettert werden, weil Übersetzung heißt ja nicht automatisch, dass der Text in den Sprechblasen ist. Da muss gegebenenfalls noch an der Grafik retuschiert werden. Sprechblasen müssen mit dem Text gefüllt werden, und das dauert dann so ungefähr 4 Wochen. Mhm. So, dann gibt es auch beim Manga noch die Qualitätskontrolle. Ne, da wird dann eben der Text, wird dann überprüft, ob der Text in den Sprechblasen an der richtigen Stelle sitzt, ob die Grammatik richtig ist, ob die Worte richtig getrennt sind und so weiter. Und dann geht es an die Druckerei. Und dann kriegen wir von der Druckerei einen Probedruck, und auf dem wird dann die Endkontrolle gemacht, und dann gibt es grünes Licht und dann wird der Band gedruckt. Also zwischen Lettering und dem Zeitpunkt, wo wir den Manga tatsächlich in Händen halten, vergeht auch ungefähr nochmal ein Monat. Mhm. Warum erscheinen die einzelnen Volumes eigentlich immer in regelmäßigen Abstand von circa 1 oder 2 Monaten und nicht gleichzeitig? Okay, das ist dem Handel geschuldet. Meistens ist es so, dass der Fachhandel, also sowohl die großen Medienkaufhäuser als auch die Comicläden, es nicht schaffen oder auch gar nicht wollen, dass zu viele Titel gleichzeitig auf den Markt kommen. Weil sie haben nur einen begrenzten Regalplatz und haben auch nur ein begrenztes Kapital, um irgendwie Neuheiten einzukaufen. Und da ist es dann eben nötig, dass der Release von so einer Serie über mehrere Monate gestreckt wird. Dieser zeitliche Abstand, der hilft es dem Laden natürlich auch einzuschätzen, wie gut die Folgevolumes von so einer Serie sich verkaufen werden. Und dann wird das Kaufverhalten der Leute überprüft, und davon ist dann eben abhängig, wie viel von Volume 2, 3, 4 und so weiter bestellt wird. Aber gerade bei den größeren Boxen, wie zum Beispiel Sailor Moon oder One Piece, da ist es wahrscheinlich auch sehr im Sinne des Endkunden, wenn die nicht zu schnell hintereinander kommen. Denn wer möchte irgendwie ja, jede Woche oder mehrmals im Monat irgendwie so eine 50-Euro-Box kaufen. Okay. Wie kam es denn zu der Entscheidung mit Kase, also, na Gott. Wie kam es zu der Entscheidung, Kase mit Kase Manga zu erweitern? Ja, wir sind ja nicht nur als Anime-Anbieter unterwegs. Was wahrscheinlich weniger bekannt ist, ist, dass wir als Vertrieb auch für Drittanbieter tätig sind. Wir vertreiben DVDs und Blu-rays auch für Realfilmanbieter. Wir haben auch Dokumentationen über zum Beispiel Berlin im Programm. Und wir hatten zwischendurch mit Wasabi Records auch ein Musiklabel. Also war es nie so, dass wir nur auf eine Sparte uns konzentriert haben, sondern wir haben geguckt, wo kann man seine Aktivitäten hin ausweiten. Und da ist Manga natürlich eine ganz logische Erweiterung gewesen. Ja. Ja. Inwiefern lohnt sich denn mittlerweile die Auswertung in HD auf Blu-ray? Ich bin ja zum Beispiel auf jeden Fall sehr Blu-ray begeistert und ich muss immer alles in High Definition in die Finger kriegen. Ja, das war eine schwere Geburt. Also der Anfang in dem Blu-ray-Markt war ja doch ziemlich langsam, auch bei uns. Aber die Blu-ray ist mittlerweile echt auf dem Vormarsch. Bis vor kurzem waren unsere Verkaufszahlen also bei der DVD klar im Vorteil, aber auf den letzten Conventions, Animagic, Konichi, Leipziger Buchmesse, erleben wir es, dass wir gerade bei den neuen Serien in der Regel mehr Blu-rays als DVDs verkaufen. Na gut, das darf man jetzt nicht überbewerten. Auf diesen Conventions bewegt sich natürlich unser Kernpublikum. Also die wirklich beinharten Fans, und die sind natürlich auch meistens auf dem technisch neuesten Stand. Also so richtig auswerten kann man so eine Frage erst, wenn von so einem Release irgendwie die Verkaufszahlen von einem Jahr ausgewertet werden. Und dann ist es wahrscheinlich, sagt mir mein Bauchgefühl, so, dass dann trotzdem die DVD noch stärker läuft als die Blu-ray. Aber bei den Fans merken wir ganz eindeutig, ist die Blu-ray vorne. Das ist schön zu hören. Ich finde auch, dass ihr euch immer besser auf die Blu-ray eingestellt habt, finde ich also, was die Bildqualität und die ganzen Möglichkeiten der Blu-ray angeht. Das sind Na die von Kase immer besser geworden. naja, das ist ein Lernprozess, ne? Wenn so Genau. ein neues, wenn so ein neues Medium auftaucht, dann muss man sich damit auseinandersetzen und rauskitzeln, was das Medium hergibt. Ja. Überlegt man denn mal, eigene Extras zu produzieren, wie ein Blick hinter die Kulissen der deutschen Synchronisation, wie zum Beispiel Anime House bei Taritari? Ja, da denken wir durchaus drüber nach. Allerdings ist das immer eine Frage des Lizenzgebers, was der erlaubt, was der gestattet. Ja. Besteht denn noch Interesse daran, ältere Titel auf Blu-ray rauszubringen, wie zuletzt Brave Story? Ja, na klar. Das hängt natürlich immer von dem Titel ab, ne, wie nachgefragt der auch heute noch ist, auch auf DVD. Aber wir haben ja nach Brave Story zum Beispiel die letzten Glühwürmchen auf Blu-ray gebracht. Demnächst kommt Black Butler, die Sogar mal Serie. eine Serie remastered. Ja, Dann wie bei naja, Code Geass. und Paranoia Agent hast du ja auch Genau. angesprochen, da die ist ja auch unterwegs. Richtig. Wie viel Einfluss habt ihr denn eigentlich auf die deutsche Synchronisation als Publisher? Für die Synchronisation sind ja in erster Linie die Synchronstudios selbst zuständig. Die haben eine Sprecherkartei, die kennen die Qualitäten der einzelnen Sprecher, die kennen deren Terminpläne, deren Verfügbarkeit, und die wissen auch, welcher Sprecher für welche Rolle Ja, in Frage kommt, denn nicht jeder Sprecher kann und will alles sprechen. Es gibt Sprecher, die die bestimmte Rollentypen in Animes nicht sprechen wollen. Es gibt Sprecher, die haben früher mal Anime gesprochen und wollen das heute gar nicht mehr machen. Und da weiß das Synchronstudio natürlich am besten über die Befindlichkeiten Bescheid. Ne, dann gibt's den Terminplan der Sprecher. Manche Stimmen sind auf Wochen hin ausgebucht. Was weiß ich, wenn die irgendwie eine große amerikanische TV-Serie sprechen, dann sind die da entsprechend dicht und können nicht noch zwischendurch irgendwie ein Anime sprechen. Und in manchen Fällen war das schon so, dass wir einen Release-Termin deswegen verschieben mussten. Einer der Detektiv Conan-Filme zum Beispiel, der musste verschoben werden, weil der Conan-Sprecher einfach nicht verfügbar war. Mhm. Tobias Müller, ja. Genau. Naja, und ja, wie viel Einfluss haben wir drauf? Also meistens ist es so, dass die Anime-Redaktion, die natürlich auch recherchiert und sich in den entsprechenden Fanforen umhört und da eifrig mitliest. Und wenn wir also eine Serie angekündigt haben und da in einem Thread irgendwie gesagt wird, wir hätten aber gerne für die Hauptrolle diesen oder jenen Sprecher und sich dann irgendwie zeigt, dass in dem Forum da auch durchaus ein Konsens zu vorherrscht, ne, dann nehmen wir das auf und schlagen dann dem Synchronstudio dies als die Fanwünsche und als unsere Wünsche vor. Also nimmt auch die Community Einfluss darauf im Prinzip. Ja. Vielleicht ohne, dass sie es wissen. Ohne dass sie es wissen, ja. Ja, natürlich, selbstverständlich. Wir auch wenn wir in diesen Foren-Threads häufig gar nicht mitdiskutieren, das wird alles gelesen und das wird alles ausgewertet, natürlich. Mhm. Wir haben in unserem Forum ja auch einen Wunsch-Thread, wo es um neue Serien geht, neue Manga-Serien, neue Anime-Serien, das wird auch alles gelesen. Nur weil wir nicht jeden Wunsch irgendwie kommentieren, heißt das nicht, dass wir dafür taub sind. Mhm. Na gut, und dann nimmt sich die Synchronregie dieser Wünsche an und guckt sich dann eben selbst in der Kartei an, welche Stimmen dann vielleicht auch noch in Frage kommen, und dann gibt es halt eine Auswahl, die an uns zurückgespielt wird, und dann kriegen wir entsprechende Stimmenproben, und dann können wir wählen und entscheiden uns dann für die Besetzungen. Und hin und wieder kann es dann auch sein, dass wir sagen, nee, davon passt gar keine, können wir irgendwie noch mehr kriegen. Ja, okay. Ja, ja, und worauf wir dann aber tatsächlich wenig Einfluss haben, ist die Auswahl der kleineren Nebenrollen und der Hintergrundstimmen. Da ist es im Anime genauso wie bei US-TV-Serien, da wird dann mit Sprechern gearbeitet, die in der Aufnahmewoche, in der halt irgendwie die Serie eingesprochen wird, sowieso in dem Studio sind. Und die werden dann eben mit rübergeholt in das Aufnahmestudio, und da werden dann eben diese kleineren Hintergrundstimmen mitgesprochen. Ist auch völlig klar, man kann irgendwie für so einen 30-Sekunden-Take nicht extra Sprecher einladen. Kein Sprecher nimmt irgendwie einen Arbeitsweg von einer Stunde oder so. Hier in Berlin ist das leicht eine Stunde oder sogar mehr. Nimmt so einen Weg auf sich, um dann irgendwie ein oder zwei Sätze zu sprechen. Da, ja. Logischerweise, natürlich. Wer legt denn fest, in welchem Studio der Anime seinen deutschen Ton erhält? Ihr arbeitet ja mit vielen Studios zusammen. Ja, da haben wir uns auf, ja, eine breite Auswahl mittlerweile gestellt. Ja, das entscheidet die Anime-Redaktion zusammen mit der Produktionsleitung. Wonach die dann entscheiden, das sind dann eben die Erfahrungswerte, die man mit dem jeweiligen Studio gemacht hat. Ne, mit wem hat man schon gut zusammengearbeitet? Wer hatte ähnliche Titel? Naja, und dann ist es natürlich auch eine Preisfrage. Mhm. Ist die Kommunikation mit den Japanern denn manchmal schwierig? Naja, das ist in unserem Bereich auch nicht anders als mit anderen Lizenzgebern. Das ist wahrscheinlich eher abhängig von dem lizenzgebenden Unternehmen selbst, was die für eine Firmenkultur haben und natürlich auch von der Größe der Lizenz selbst. Eine Lizenz wie One Piece oder Attack on Titan, da wird einfach mehr verhandelt und da wird mehr auf die entsprechenden Materialien geguckt und geachtet. Eben Cover Designs und ähnliche Dinge hatte ich ja erwähnt. Aber im Großen und Ganzen gibt es im Realfilmbereich oder im TV-Serienbereich auch Lizenzen, die komplex und schwierig sind. Ich möchte nicht wissen, wie das bei Star Wars aussieht oder bei Star Trek oder bei Disney. Also, nee, ich denke, das ist genauso wie im Lizenzbereich ganz allgemein. Kam es denn schon mal dazu, dass Sie mit etwas nicht zufrieden waren und das für Deutschland dann nicht freigegeben haben oder so? Natürlich. Deswegen gibt es ja diesen sogenannten Approval-Prozess. Das ist ja das, was ich vorhin erwähnt habe. Alles, was wir machen wollen rund um eine Lizenz. Und das geht vom Cover-Design selbst, von dem Menü, das beim Einlegen der Scheibe sichtbar wird, zu dem Bonusmaterial, bis hin zu allen Marketingartikeln, die wir machen, jede Anzeige, die wir gestalten, die Gestaltung unserer Messestände, Signierkarten, die wir auf Conventions verwenden, wenn da ein Synchronsprecher zu Gast ist von uns. All dieses Material muss nach Japan geschickt werden und wird dort auf Herz und Nieren geprüft. Und da passiert es, dass der Lizenzgeber sagt, das könnt ihr so aber nicht machen. Im schlimmsten Fall haben wir schon komplette Booklets geschrieben und gestaltet. Da hieß es dann, nee, das könnt ihr nicht machen, weil das Artwork, das ihr in diesem Booklet verwenden wollt, das ist für diese Art der Verwendung nicht freigegeben. Mhm. Und da müssen wir uns dann fügen und müssen dann eben leider darauf verzichten, sowas zu machen. Und ja, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass alles, was wir veröffentlichen, tatsächlich in dieser Form auch vom Lizenzgeber genehmigt und gewünscht ist. Die gelben Untertitel sind immer wieder ein gerne aufgegriffenes Thema. Sie wurden damals durch die Fans abgestimmt, aber sind weiterhin in der Kritik. Sollte man vielleicht nochmal eine neue Umfrage starten? Wir denken in der Tat aktuell drüber nach, die Umfrage von damals nochmal zu wiederholen. Ob und wann und wie wissen wir allerdings noch nicht. Mhm. Und wir wissen ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das Ergebnis deutlicher ausfallen wird als das von damals. Ich meine, wer sich daran erinnert, das ist damals irgendwie 50-50 ausgegangen. Und das ist irgendwie die schlechteste Antwort, die man sich wünschen kann, weil es bedeutet, dass man, egal wofür man sich dann letztlich entscheidet, man die andere Hälfte des Fandoms enttäuscht. Und selbst wenn es jetzt anders ausfallen sollte und spielen wir den Gedanken mal durch und es gibt jetzt irgendwie eine hauchdünne Mehrheit für die weißen Untertitel und wir machen ja ab sofort weiße Untertitel, dann möchte ich fast versprechen, dann wird genau das gleiche Kritikvolumen aufkommen, das sagt, oh, man kann eure weißen Untertitel aber gegen weiße Hintergründe nicht lesen. Aber in der Tat, wir denken drüber nach, die Umfrage nochmal zu wiederholen. Wie ist denn das Verhältnis zu anderen Publishern? Generell gut. Wir haben bei uns im Vertrieb AV-Visionen die Titel von Anime House, von Peppermint, von Nippon Art, teilweise von Universum. Klar, also wir verstehen uns glänzend mit denen. Trotzdem sind wir aber auch im Kampf um die begehrten Lizenzen auch Konkurrenten und wetteifern um interessante Titel. Mhm. Aber so ist das eben. Hat man jetzt ja auch zuletzt vielleicht wahrgenommen sogar. Also zum Beispiel Mamoru Hosoda-Filme habt ihr bisher alle veröffentlicht und jetzt hat auf einmal Universum den neuesten Mamoru Hosoda-Film. Ja. Zum Beispiel. Ja, damit muss man leben. Gab es auch schon Zusammenarbeiten? Aufgefallen ist mir das zum Beispiel bei Bitum, wo Tokyopop gleichzeitig den Manga zum Anime veröffentlichte. Ja, aber das machen wir ja regelmäßig. Und das machen wir auch schon ganz lange. Also das haben wir früher schon mit Carlsen und Egmont gemacht. In der Regel immer dann, wenn irgendwie ein anderer Verlag den Manga veröffentlicht zu einem unserer Animes, dann machen wir Koop-Aktionen, wo man dann zum Beispiel irgendwie einen Anzeigenaustausch macht oder Flyer austauscht oder irgendwie gemeinsame Gewinnspiele. Ja, und das machen wir ja nicht nur mit Manga-Publishern, sondern das machen wir auch mit zum Beispiel Game-Publishern. Bandai Namco zum Beispiel. Ja. Naja, und dann machen wir mit denen eben Gewinnspiele oder gemeinsame Social-Media-Aktionen oder machen Events auf Messen. Zum Beispiel haben wir mit Fan-Communities zusammen zuletzt Sailor Moon-Thema zusammengearbeitet. Wir haben mit Sailor Moon German und Egmont zusammen das Sailor Moon-Kabinett zum ersten Mal vor einem Jahr in Leipzig auf die Beine gestellt. Und das ist danach in unterschiedlicher Größe und Ausprägung über mehrere Conventions getourt. Ja. Ja. Das machen wir gerne. Das funktioniert glänzend. Also super. Wie kam es denn dazu, Pathema Inverted in die deutschen Kinos zu bringen, beziehungsweise in Zukunft in die deutschen Kinos zu bringen? Ja, kurz gesagt, das ist ein Film, der verdient die große Leinwand. So einfach. Der ist wirklich klasse. Wie erlebt ihr eigentlich die Conventions, ob Animagic, Konichi oder weitere? Also ich liebe die Conventions. Aber ich bin bei uns im Haus ja auch für die Conventions sozusagen zuständig. Ja, seit es uns gibt, ist Anime Virtual bzw. Kase auf Conventions präsent. Und seit 2006 ungefähr, seit ich die Conventions betreue, eigentlich jedes Jahr auf mehr. Wir haben uns jetzt irgendwie eingependelt auf rund 10 Messen und Conventions, auf die wir im Jahr sind, auf denen wir im Jahr sind. Ja, es macht immer einen Riesenspaß, da hinzufahren und ja, die Fans zu sehen und sich den Fans auch zu stellen. Wir kriegen natürlich auch in den direkten Gesprächen, die bei uns am Stand dann entstehen, Kritik zu hören und nehmen das alles gerne auf. Außerdem sind Cons eine gute Möglichkeit, sich der Presse zu zeigen und manchmal auch Kooperationspartner persönlich kennenzulernen, um festzustellen, wie das Gesicht hinter einer E-Mail oder einer Telefonnummer aussieht. Mhm. Inwiefern helfen euch als Unternehmen eigentlich soziale Netzwerke, YouTube, Facebook etc.? Ja, Facebook, YouTube, Twitter und was es da sonst noch in den nächsten Monaten und Jahren geben mag, sind eben wichtige Kanäle, in denen wir auch aktiv sein müssen, weil eben unsere Fans sich dort bewegen. Das Gute an diesen neuen Medien ist der direkte Austausch, ne? Dass man halt in Echtzeit mit den Fans kommuniziert und nicht mehr über, weiß ich nicht, wie das früher mal üblich war, über Leserbriefe und ähnliche Dinge. Ja. Das Negative an diesen Medien ist, dass es dort bisweilen extrem ungefiltertes Feedback gibt und dass die Anonymität, die hinter diesen Medien steckt, manche leider dazu verleitet, sich im Ton etwas zu vergreifen. Also wäre schon schön, wenn da ein bisschen gemäßigter, fairer Umgangston sich einpendeln würde. Aha. Ja, aber im Großen und Ganzen, natürlich, wir sind da, wir lesen mit, wir diskutieren mit, ja. Konzentriert man sich eigentlich nur auf aktuelle Titel oder auch Klassiker? Also, dass man Klassiker demnächst nochmal irgendwie lizenziert oder so, darf man natürlich nicht sagen, aber. Puh, wir sind für alles offen. Was nimmt man sich für die Zukunft vor? Viele Titel wurden ja bereits angekündigt wieder. Ja, wie man im letzten Jahr schon merken konnte, ist für uns das Thema Simulcast immer wichtiger geworden. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für jeden Publisher. Weil anders als früher, wo man sich eine Lizenz angucken konnte, bevor man Interesse bekundet dem Lizenzgeber gegenüber, ist es bei dem Simulcast so, dass über diese aktuellen TV-Produktionen auch uns nicht so viel bekannt ist oder erzählt wird. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man sozusagen die Katze im Sack kauft. Ganz klar, die Fans wollen Simulcast und wir haben unser Video-on-Demand-Portal Anime on Demand und wir können das leisten, also machen wir das auch. Ja. Mhm. Manchmal kommt es nach der Ankündigung eines Titels zu Verschiebungen. Jetzt ja auch bei Attack on Titan sicherlich das Musterbeispiel gerade. Oh, ja. Bei so einer großen und heiß erwarteten Serie eben. Was könnten denn dafür die Gründe sein? Oder was sind die Gründe dafür? Oh weh, das ist auch wieder eine von diesen Fragen, wo es keine Pauschalantwort gibt, weil hinter jeder einzelnen Verschiebung steckt eine Geschichte, ein Drama. Ja, und die Gründe sind so ziemlich alles, was man sich ausdenken kann, was hinter so einer Verschiebung stehen kann. Wir haben da in unseren FAQ einen Punkt, der die Frage beantwortet, warum dauert eine Veröffentlichung manchmal so lange? Da wird das nochmal ausführlich beantwortet. Aber ja, was kann ich hier dazu sagen? Manche Verzögerungen liegen zum Beispiel einfach daran, dass wir das Material aus Japan noch nicht haben oder noch nicht vollständig haben und wir dann eben die Synchronisation nicht zu dem Termin fertigstellen können, zu dem wir ursprünglich die DVD oder Blu-ray mal veröffentlichen wollten. Dann gibt es den Fall, dass wir in manchen Fällen darauf warten müssen, dass bestimmte Produktformen in Japan selbst erschienen sind. Zum Beispiel können wir hier in Deutschland nicht einen Blu-ray-Release machen, wenn es in Japan noch keine Blu-ray gibt. Wenn eine TV-Serie zum Beispiel bei uns jetzt als Simulcast gelaufen ist, und wir schon angekündigt haben, dass wir die Serie danach auf DVD auch veröffentlichen, kann es dann da auch wieder zu Wartezeiten kommen, weil wir unsere DVD in Deutschland erst veröffentlichen dürfen, nachdem ein sogenannter Holdback eingehalten wurde. Das ist so eine Frist, die sich die Japaner im Lizenzvertrag offenhalten, die vergehen muss zwischen dem Erscheinungstermin der japanischen DVD, weil der Lizenzgeber nicht möchte, dass die in der Regel erheblich preiswertere deutsche DVD, auf der ja der japanische Ton mit drauf ist, zurückfließen kann nach Japan. Darum möchten die Japaner natürlich ihren japanischen Markt erstmal mit ihren eigenen Produkten versorgen, bevor sie uns erlauben, Produkte auf den Markt zu bringen, die viel billiger sind und die ebenfalls in Japan theoretisch über irgendwelche Online-Kanäle gekauft werden könnten. Ja, und dann kann es auch noch passieren, dass in der Produktion tatsächlich mal was schief geht. Bei uns hat es in der letzten Zeit einen solchen Fall gegeben, in der vierten Box von Psycho Pass. Da hat die Druckerei schlicht und einfach vergessen, den Glanzlack auf den Schuber zu drucken. Tja, und da muss man dann eben warten, bis das nachproduziert wurde. Und da kann es dann passieren, dass da ein Veröffentlichungstermin verschoben werden muss. Was für Möglichkeiten hat man denn, die Verpackungen, wo du es schon ansprichst, zu gestalten oder bestimmte Extras wie Booklets oder Soundtracks zu bieten? Voraussetzung für Extras ist, dass es überhaupt erstmal Bonusmaterial gibt. Dass es Material gibt, das der Lizenzgeber uns anbietet oder zur Verfügung stellt. Leider ist es so, dass nicht alles, was in Japan als Extra irgendwie vorliegt, auch automatisch außerhalb von Japans benutzt werden darf. Das hat in der Regel lizenzrechtliche Gründe. Manchmal ist es so, dass es im Beispiel von Interviews mit japanischen Synchronsprechern. Es mag sein, dass auf so einer japanischen DVD das als Extra mit drauf ist, aber das kriegen wir ganz selten oder eigentlich fast nie mitlizenziert, weil die Rechte in Japan einfach nur für den innerjapanischen Bereich zur Verfügung gestellt wurden. Dann gibt es Bonusmaterial, das ist in einem ganz bestimmten Kontext entstanden und darf dann auch nur in diesem Kontext verwendet werden. Und wenn dieser Kontext im Ausland nicht vorliegt, dann können wir das nicht machen. Ja, und letzten Endes ist es dann natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Manchmal muss dieses Bonusmaterial extra eingekauft werden. Das wird uns dann unter Umständen angeboten, aber wir müssen dafür Geld bezahlen. Und das muss dann natürlich auf den Verkaufspreis einer Lizenz, einer DVD mit umgerechnet werden. Und dann müssen wir in uns gehen und müssen uns überlegen, ob unsere Kunden tatsächlich bereit sind, für irgendwie eine DVD einen Euro mehr oder 2 Euro mehr zu bezahlen, nur weil dann ein besonders tolles Poster oder ein Soundtrack mit drin ist oder irgendwas dieser Art. Ist ja zum Beispiel aktuell bei Alt Noah Zero so, der bald kommt. Da habt ihr ja den Soundtrack beigelegt. Gleichzeitig ist dann natürlich auch die erste Volume etwas teurer. Ja, aber das war einer von diesen Glücksfällen, wo uns dieses Bonusmaterial angeboten wurde und wo wir dann natürlich auch sofort gesagt haben, das ist so ein tolles Extra, das ist so. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das machen wir natürlich. Mhm. Aber bei Garden of Sinners haben wir das auch damals gemacht, dass wir da. Das war ja dieses riesige Artbook. Ja, vorher schon, die einzelnen Volumes der Filme, dieser 7 Filme, die wir vorher gemacht haben, jeder einzelne davon hatte den Soundtrack mit dabei. Ja, und bei der Verpackung, da haben wir ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Bei manchen Lizenzen gibt es nur ein sogenanntes Key Artwork. Das ist eben eine einzige Grafik, die der Lizenzgeber vorschreibt zur Gestaltung des Produktes. Das ist meistens bei Detektiv Conan oder bei One Piece Filmen so. Da muss dieses Motiv auf das Cover und da können wir uns nicht irgendwie ein Artwork aussuchen. Bei anderen Lizenzen kriegen wir einen Fundus an Grafiken und dürfen dann aus diesem Fundus uns was aussuchen und dürfen dann eben eine freie Gestaltung vornehmen, die wir dann aber auch in Japan wieder vorlegen müssen und die abgesegnet werden muss. So, dann gibt es bei den meisten Lizenzen einen manchmal mehr, manchmal weniger umfangreichen Style Guide. Da steht dann eben genau drin, wie die Verpackung gestaltet sein darf, wie groß muss irgendwie ein Logo sein, darf, keine Ahnung, die Frisur der Figur von einem Teil des Logos verdeckt werden oder nicht, welche Farben sind tabu, und so weiter und so fort. Und die Serien, die eben da sehr umfangreiche Style Guides haben, sind zum Beispiel Sailor Moon, One Piece, die TV-Serie oder Dragon Ball. Naja, und die Serien, wo wir frei aus Artworks wählen durften, waren zum Beispiel Psycho Pass oder High School DxD. Naja, und dann gibt es auch noch den Fall, dass uns die Japaner sozusagen vorschreiben, dass wir uns 1:1 an die japanische Verpackungsgestaltung zu halten haben. Mhm. Akuma no Riddle ist so ein Fall. Wie setzt sich denn der Preis eines Anime zusammen und wie entscheidet man die Aufteilung in Volumes? Das ist sicherlich auch wieder ein Fall für die FAQ, richtig? Ja, da haben wir das, da gibt's irgendwie einen ganzen Punkt in der FAQ, der sich mit genau dieser Frage. Also grundsätzlich werden die Preise anhand des Aufwands kalkuliert. Ne? Es gibt die Lizenzgebühren, die an den Lizenzgeber zu entrichten sind. Es gibt die Synchronisationskosten. Es gibt die Druckkosten für Booklets, für die Verpackung, die Schachtel. Dann gibt es sonstige Produktionskosten für, was weiß ich, die Gehälter der Leute, die hier arbeiten, die Marketingkosten, die Anzeigen, die wir schalten und so weiter und so fort. Naja, und daraus wird dann eben der Preis eines Produktes kalkuliert. Der Markt in, also der deutschsprachige Markt in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist nun mal leider so klein, wie er ist. Und deswegen ist es ja nicht möglich, dass wir die Animes zu einem Preis anbieten können, wie es beispielsweise in Frankreich, wo der Markt viel größer ist, oder im englischsprachigen Markt ist, oder wie bei uns im Mainstream-Hollywood-Markt, wo irgendwie so eine Spider-Man, Batman oder sonstige Hollywood DVD schon mal gerne unter 10 Euro angeboten wird. Also diese Mitnahmepreise und diese Mitnahmeeffekte, die haben wir in Deutschland einfach nicht. Ja, deswegen müssen wir so kalkulieren, wie wir kalkulieren. Naja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich ein Unternehmen sind und Gewinne erzielen müssen. Nicht nur, um uns irgendwie selbst zu bereichern, sondern auch, um in Zukunft neue Lizenzen kaufen zu können und eben weitere Serien nach Deutschland bringen können. Manche von diesen Gewinnen decken oder werden dazu herangezogen, das unternehmerische Risiko abzufangen und eventuelle Flops auszugleichen, die wir an anderer Stelle haben. Nicht jede Serie, die wir einkaufen, ist auch automatisch ein Erfolg oder ist gleich erfolgreich. Wir hatten auch Lizenzen in der Vergangenheit eingekauft, die sich dann nicht am Markt durchgesetzt haben und die ihre Kosten wahrscheinlich niemals einspielen werden. Michiko und Hachin ist zum Beispiel so eine Serie. Und die werden dann eben querfinanziert durch die Gewinne der wirklich, wirklich gut gehenden Serien. Mhm. Aber zu dem Thema hat unsere Marketingleiterin Andrea Baumgarten bei JMAC mal was erzählt. Kann ja den Link nachher, wenn wir hier fertig sind, euch zur Verfügung stellen und dann könnt ihr die auch unten in den Kommentaren zu diesem Video veröffentlichen. Beziehungsweise ich packe ihn in die Beschreibung. Genau. Naja, und dann muss ich auch nochmal auf dieses Otaku Times Podcast mit Christoph Lamprecht von Nippon Art und mir verweisen, wo tatsächlich auch Zahlen genannt werden. Also da hat Christoph aus dem Nähkästchen geplaudert und hat da tatsächlich auch mal ein paar Zahlen als Beispiel genannt. Mhm. Können wir von dir jetzt hier nicht erwarten. Darf ich nicht, nein. Okay. Mit ungeschnittenen Dragon Ball Z oder GT-Folgen ist sicherlich nicht mehr zu rechnen. Nee, sowas haben wir zurzeit nicht geplant, nein. Wie zufrieden ist man eigentlich mit den deutschen Fans? Also was könnten sie vielleicht verbessern? Ja, wir sind mit den Fans super zufrieden. Das merken wir ja jedes Mal, wenn wir auf Conventions gehen. Ja, sie machen mit uns unsere Aktionen am Stand mit, lassen sich von uns schminken, gehen mit uns oder für uns auf Schnitzeljagd über die Conventions, um irgendwelche Dinge zu suchen, die wir da versteckt haben, und kaufen natürlich unsere Produkte. Klar. Die Fans sind enorm wichtig für die Szene. für unsere Szene, aber auch für ihre Szene, denn sie sind es letztlich, die die ja, Anime und Manga in Deutschland groß und bunt machen und die halt irgendwie dafür sorgen, dass sie gedeiht und wächst. Ja. Ja, und was kann ich mir sonst von den deutschen Fans wünschen? Ja, eigentlich nur eins, aber das habe ich vorhin auch schon gesagt, dass der Umgangston in den sozialen Netzwerken und in den Foren ja einfach respektvoll und von Höflichkeit geziert oder geprägt ist. Aber ansonsten macht weiter so. Besteht denn die Möglichkeit auf ein Praktikum bei euch? Hin und wieder, ja, wir bieten bei uns Praktika an, ja. Am besten, wenn man sich dafür interessiert, mal bei uns nachfragen, auf unserer Homepage regelmäßig nachgucken. Da veröffentlichen wir dann hin und wieder offene Stellen, wenn wir mal Bedarf haben, ja. Welches ist denn, wenn ihr es so sagen dürft, euer momentan erfolgreichster Titel, sowohl im Serien-, Filme- als auch im Manga-Bereich? Na, im Mainstream-Bereich sind das eindeutig die bekannten TV-Serien Sailor Moon und One Piece. Ja. Darüber hinaus haben sich Highschool DxD und Psycho-Pass auch ziemlich gut verkauft. Und bei den Mangas ist ganz eindeutig Tokyo Ghoul und Blue Exorcist. Das sind unsere Hits. Gab es vielleicht mal sogar ein Beispiel, bei welchem man nicht mit so hohem oder niedrigem Erfolg gerechnet hat? Ja, Highschool DxD war zum Beispiel eine dieser Serien, bei der wir nicht mit diesem Erfolg gerechnet hätten. Mit Kämpfer haben wir auch nicht gerechnet und Bitum lief auch besser, als wir das eigentlich erwartet haben. Mich persönlich hat der Erfolg von Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, enorm überrascht. Und auch enorm gefreut, dass das so ein breiter Mainstream-Erfolg geworden ist. Generell auch die Hosoda-Filme, oder? Ja, insgesamt, ja. Aber das war ja der Ja. erste von ihm, den wir gemacht haben. Ja, und nicht so zufrieden waren wir mit, das habe ich auch schon erwähnt, Michiko und Hachin. Ja, El Cazador de la Bruja und ja, Kenshin war auch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Wird es denn zu kommenden Lizenzen auch mal Abstimmungen geben? Momentan fragt zum Beispiel KSM direkt auf ihrer Facebook-Seite nach Anime, die in Frage für Deutschland kommen würden. Bei uns kann man auf diversen Wegen seine Wünsche loswerden, ne? Sei es über das Kontaktformular auf unserer Homepage oder bei uns im Forum oder über Facebook oder auch direkt auf Conventions. Ich habe ja schon erzählt, wir nehmen das alles wahr und geben das dann an die jeweiligen Redaktionen und Lizenzabteilungen weiter. Und wir sind immer an Empfehlungen interessiert. Aber dass wir da irgendwie eine öffentliche Abstimmung draus machen, wie das KSM handhabt, ich glaube, das wird es bei uns nicht geben. Ist es möglich, die noch fehlenden One Piece oder Detective Conan Filme auf Blu-ray zu veröffentlichen? In Frankreich oder Japan gibt's die ja schon. Ja, das haben wir auf dem Schirm. Dass man dann quasi seine Blu-ray-Sammlung komplettieren kann von den Filmen. Mit welchen TV-Sendern kooperiert man eigentlich für Anime im TV? Grundsätzlich mit allen, die irgendwie ein Herz für Anime haben. Das sind in Deutschland ja leider gar nicht mehr so viele. Ich lese immer mal wieder in Foren irgendwie so einen leisen Vorwurf, dass die Anime-Publisher in Deutschland irgendwie mit den Fernsehsendern zu wenig machen. Dass sie sich nicht genug bemühen, dass Animes im Fernsehen laufen. Aber eigentlich ist es andersrum. Wir haben so gut wie gar keine Möglichkeit, auf Fernsehsender hinzuwirken und sie dazu zu bringen, irgendwie Animes zu zeigen. Da entscheiden alleine Einschaltquoten und alleine die Erwartung des Senders an eine Serie oder eine Lizenz. Und wenn die der Meinung sind, dass man irgendwie eine komische, billig produzierte Game-Show auf dem Sendeplatz besser zeigen kann und da mehr Werbeeinnahmen generiert als mit irgendwie einem guten Anime, dann sind uns da die Hände gebunden. Dann dann ist das eben so. Aber es gibt ja glücklicherweise Sender wie JepTV und ProSieben Max, die sich da engagieren und aus dem Fenster lehnen und im Moment auch ein ganz anständiges Programm machen. Also, da gibt's ja dann die Anime-Nacht, da seid ihr dann auch mit bei, ne? Genau. Genau, mit Highschool DxD. Aus. Wie sieht es denn mit einer Aufklärungskampagne, vielleicht auch mit anderen Labeln zusammen aus, gegen gewisse Vorurteile, ja, gegen anzugehen, weil sich ja ständig beklagt wird, dass Anime, ja, Kinderkram oder Perverslingszeug wären? Ist das heute wirklich noch so? Also, na, meine, es gibt wirklich diese Leute, die immer noch der Auffassung sind, ja, definitiv. Ja, aber sind das Einzelpersonen oder ist das tatsächlich das noch in der breiten Masse verankerte Bild? Ja, doch, würde ich sagen. Bild? Würde ich sagen, ja. Den Eindruck habe ich nämlich nicht. Aber natürlich bemühen wir uns, Anime und Manga im bestmöglichen Licht darzustellen und auch im Mainstream weiter zu etablieren. Ja, klar. Aber das erreicht man wahrscheinlich eher durch eine positive Bestärkung und Bewertung von Anime und weniger durch, aber Anime sind nicht dies und dies und dies. Also dann machen wir das lieber so, dass wir auf dem internationalen Trickfilmfestival Stuttgart oder auf dem Fantasy Filmfest Anime ist einem breiten Publikum zugänglich und brechen eben dadurch Vorurteile auf. Auf Arte lief ja auch Ami und Yuki mal. Zum Beispiel, im Zuge eines, was war das, eine Kultur, so ein Kulturding, wo dann irgendwie Filme aus allen Ländern liefen und da war dann auch Ami und Yuki Teil davon. Ja, naja, und dann versuchen wir natürlich auch über unsere Pressearbeit die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu beeinflussen, indem wir Tageszeitungen oder Publikumsmagazine für das Thema begeistern. Mhm. Wäre eine intensive Kooperation mit KC Frankreich möglich, sinnvoll, um zum Beispiel Kosten zu senken oder bestimmte Prozesse zu beschleunigen? Na, solche Kooperationen gibt es ja schon, wenn es Titel sind, wo die Lizenz in beiden Ländern eben verfügbar ist. Was weiß ich, bei der Blu-ray-Ausgabe von Code Geass war das so. Aber nicht alle Titel, die in Frankreich lizenziert sind, veröffentlichen wir dann eben auch automatisch in Deutschland. Dazu sind die Märkte einfach viel zu unterschiedlich, sowohl was Themen angeht, als auch was Produkt, Formen und Gestaltung angeht. Und da kann es dann manchmal sein, dass der Aufwand für so einen gemeinsamen Produktionsablauf nicht unerheblich ist. Kann man denn in Zukunft damit rechnen, dass die Preise für Anime sinken oder ist sogar eher das Gegenteil der Fall? Na, sinken werden sie, glaube ich, nicht. Aber ich denke auch, dass sie nicht weiter steigen werden. Lizenzen sind einfach sehr, sehr kostspielig und Preiserhöhungen machen irgendwie auch für uns nicht halt. Und wenn Leistungen wie, keine Ahnung, irgendwelche technischen Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen müssen, um so eine DVD zu pressen oder was weiß ich, Synchronkosten, Druckkosten für irgendwelche Booklets, das unterliegt alles der Inflation und wenn die Sachen teurer werden, dann müssen wir das natürlich auch irgendwie in unseren Preisen berücksichtigen. Und in Zeiten, in denen es eben keine TV-Verkäufe mehr gibt, wir also die Lizenzen nicht an TV-Sender weiterverkaufen können und auf die Weise nebenbei noch ein bisschen Gewinn erwirtschaften, in den Zeiten muss halt das Produkt ganz alleine alles stemmen, was zur Produktion nötig ist. Mhm. Ist denn geplant, Anime on Demand auch für andere Plattformen zur Verfügung zu stellen? Zum Beispiel iOS, Android, Chromecast, PlayStation 3, PlayStation 4, ja, und viele weitere. Vorstellen können wir uns eine Menge, aber das Thema App ist bei Anime on Demand, bei Anime on Demand nicht so leicht wie bei YouTube. Da wir von den Japanern dazu angehalten sind, das Digital Rights Management zu berücksichtigen. Also wir wollen definitiv in Richtung Mobile gehen, aber das braucht definitiv noch Zeit. Ihr habt euch ja auch die Lizenzen von zum Beispiel dem Attack on Titan Realfilm oder dem Parasite Realfilm geschnappt. Wie sieht das denn aus mit einer Veröffentlichung? Ja, das wird passieren bei uns. Allerdings nicht unter dem Label Kaze, weil wir für Realfilme ein eigenes Label haben. Das heißt IC Movies. Aber da haben wir ja auch schon Anime-Verfilmungen veröffentlicht. Ikigami ist da zum Beispiel erschienen, 20th Century Boys ist da erschienen. Ja, und auch ein Nerdfilm namens Astropia, der nun gar nichts mit Japan zu tun hat, in dem es um Anime-Manga-Fans und Gamer geht, die in so einem Freakladen in Island arbeiten. Was gibt's zum Abschluss denn noch zu sagen? Ja, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war ja jetzt doch wohl deutlich über eine Stunde. Und danke für das Interesse an unseren Produkten und Serien. Ja. Habt noch viel Spaß. Ja, Dirk, dann war das unser Interview. Es hat mich sehr, sehr gefreut und es hat auch eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch viel erfahren jetzt durch dieses interessante Gespräch. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall, Dirk. Hat ja lang genug gedauert. Es war eine, ne, also wie du schon einfach sagtest, das lange währt, wird endlich gut und ich fand dieses Video richtig gut. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen grünen Daumen oder eine positive Bewertung da. Zudem sind Kommentare natürlich erwünscht und Diskussionen natürlich auch immer gerne. Wie gesagt, der Umgangston ist dann auch immer ganz wichtig, aber da mache ich mir bei euch sowieso keine Sorgen. Okay. Und wie gesagt, wir lesen mit. Und Kase liest immer mit. Immer mit. Kase ist steht über allem. Alles, was sie sagt, ist dann natürlich auch vielleicht oder beeinflusst dann vielleicht auch in Zukunft den Markt. Wer weiß? Das weiß dann nur Dirk und das behält er auch für sich. Ja. Alles klar, dann danke fürs Zuhören, Leute, und bis zum nächsten Interview. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.